Neuntes Buch Fünftes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 2 von Christoph Martin Wieland Neuntes Buch Fünftes Kapitel Eine kleine Abschweifung. Unsere Leser, wenn sie diese Geschichte mit etwas weniger Flüchtigkeit als einen ephemerischen Roman zu lesen würdigen, werden vielleicht bemerkt haben, dass die Wiederherstellung unsers Helden aus einem Zustande, worin er diesen Namen allerdings nicht verdient, eigentlich weder seiner Vernunft noch seiner Liebe zur Tugend zuzuschreiben sei. Bei aller guten Meinung, welche wir von beiden hegen, müssen wir gestehen, dass Agathon, wenn es auf sie allein angekommen wäre, noch lange in den Fesseln der schönen Danae hätte liegen können. Ja, wir haben Ursache zu glauben, dass jene gefällig genug gewesen wäre, durch tausend schöne Vorspiegelungen und Schlüsse diese nach und nach gänzlich einzuschläfern oder vielleicht gar zu einem gütlichen Vergleich mit der Wollust ihrer natürlichen und gefährlichsten Feindin zu bewegen. Wir leugnen hiermit nicht, dass auch sie das ihrige zur Befreiung unsers Freundes beigetragen haben. Indessen ist doch gewiss, dass Eifersucht und beleidigte Eigenliebe das meiste dabei taten und dass also, ohne die wohltätigen Einflüsse zweier so verschriener Leidenschaften, der ehmals so weise, so tugendhafte Agathon ein glorreich angefangenes Leben allem Anschein nach zu Smyrna unter den Rosen der Venus unrühmlich hinweggetändelt haben würde. Wir wollen durch diese Bemerkung dem großen Haufen der Moralisten eben nicht zugemutet haben, die Vorurteile gegen die Leidenschaften fahren zu lassen, welche sie von ihren Vorgängern und diese, wenn wir bis zur Quelle hinaufsteigen wollen, von dem Einsamen, womit die Morgenländer jederzeit angefüllt gewesen sind, durch eine dem Fortgange der gesunden Vernunft nicht sehr günstige Überlieferung geerbt zu haben scheinen. Hingegen würde uns sehr erfreulich sein, wenn die gegenwärtige Geschichte die glückliche Veranlassung geben könnte, irgendeinen von den echten Weisen unserer Zeit aufzumuntern, mit der Fackel des Genies in gewisse dunkle Gegenden der Moralphilosophie einzudringen, welche zu beträchtlichem Abbruch des allgemeinen Besten noch manches Jahrtausend unbekanntes Land bleiben werden, wenn es auf die vortrefflichen Leute ankommen sollte, durch deren unermüdeten Eifer seit geraumen Jahren die deutschen Pressen unter einem in alle möglichen Formen gegossenen Mischmasch unbestimmter und nicht selten willkürlicher begriffe schwärmerischer empfindungen andächtiger wortspiele grotesker charakter und schwülstiger deklamationen zu seufzen gezwungen werden diejenigen welche unsern wohlgemeinten wunsch zu erfüllen geschickt sind haben nicht vonnöten daß wir uns darüber deutlicher erklären oder ihnen den weg zur entdeckung dieser moralischen terra incognita genauer andeuten als es hier und da in der gegenwärtigen geschichte geschehen ist wir lassen es also bei diesem kleinen winke bewenden und begnügen uns da wir nunmehr allem ansehen nach unsern helden aus der größten der gefahren worin seine tugend jemals geschwebt hat oder künftig geraten mag glücklich herausgeführt haben einige betrachtungen anzustellen doch was für betrachtungen könnten wir anstellen daß nicht diejenigen welche Agathon selbst, sobald er Muße dazu hatte, über seine Abenteuer machte, um so viel natürlicher und interessanter sein sollten, da er sich wirklich in dem Falle befand, in welchen wir uns erst durch Hülfe der Einbildungskraft setzen müssten, und die Gedanken sich ihm freiwillig darboten, ja wohl wider Willen aufdrangen, welche wir erst aufsuchen müssten. Wir wollen also warten, bis er sich in der Gemütsverfassung befinden wird, worin die sich selbst wiedergegebene Seele aufgelegt ist, das Vergangene mit prüfendem Auge zu übersehen. Nur mög es uns erlaubt sein, eh wir unsere Erzählung fortsetzen, zum Besten unsrer jungen Leser einige Anmerkungen zu machen, für welche wir keinen schicklicheren Platz wissen und welche diejenigen, die, wie Schach Baham, keine Liebhaber vom Moralisieren sind, füglich überschlagen oder sich indessen die Zeit vertreiben können, womit sie wollen. Was würdet ihr also dazu sagen, meine gefühlvollen jungen Freunde, wenn ich euch mit der Miene eines gedungnen Sittenlehrers in geometrischer Methode beweisen würde, dass ihr zu einer vollkommenen Unempfindlichkeit gegen diese liebenswürdigen Geschöpfe verbunden seiet, für welche eure Augen, euer Herz, eure Einbildungskraft sich vereinigen, euch einen Hang einzuflößen, der, solang er in einem unbestimmten Gefühl besteht, euch immer beunruhiget, und sobald er einen besondern Gegenstand bekommt, die Seele aller eurer übrigen Triebe wird. Da wir einen solchen Beweis führen könnten und, was noch ein wenig grausamer ist, dass wir euch die Verbindlichkeit aufdringen könnten, keines dieser anmutsvollen Geschöpfe, so vollkommen es immer in euren bezauberten Augen sein möchte, eher zu lieben bis es euch befohlen wird daß ihr sie lieben sollt ist eine sache die euch nicht unbekannt sein kann aber eben deswegen weil es so oft bewiesen wird können wir es als etwas ausgemachtes voraussetzen und uns deucht die frage ist nun allein wie es anzufangen sei um euer ungelehriges herz mit einer pflicht auszusöhnen gegen welche ihr tausend wichtige einwendungen zu machen glaubt wenn ihr uns am ende doch nichts anders gesagt habt als ihr habet keine lust sie auszuüben die auflösung dieser frage deucht uns eine von den Schwierigkeiten zu sein, worin uns die Moralisten mit einer Gleichgültigkeit stecken lassen, welche desto grausamer ist, da wohl wenige unter ihnen sind, die nicht auf eine oder die andere Art erfahren haben sollten, daß es nicht so leicht sei, einen Feind zu schlagen, als zu beweisen, daß er geschlagen werden sollte. Wir schmeicheln uns keineswegs, das sicherste, kräftigste und ausführbarste Mittel, eine mit so vielen Schwierigkeiten umringte Sache zu bewerkstelligen, gefunden zu haben. Inzwischen erkühnen wir uns, euch vor der Hand bessern Vorschlägen unnachteilig einen Rat zu geben, der zwar weder allgemein noch ohne alle Ungelegenheiten ist, aber doch alles wohl überlegt, bis zu Erfindung eines Bessern in mehr als einer Absicht von gutem Nutzen sein könnte. Wir setzen hierbei zwei gleich gewisse Erfahrungssätze voraus. Der erste ist, dass die meisten jungen Leute und vielleicht auch ein guter Teil der Alten entweder zur Zärtlichkeit oder wenigstens zur Liebe im popularen Sinn dieses Wortes einen stärkern Hang als zu irgendeiner andern natürlichen Leidenschaft haben. Der andere, dass Sokrates in der Stelle, deren in dem vorigen Kapitel erwähnt worden, die schädlichen Folgen der Liebe, insofern sie eine heftige Leidenschaft für irgendeinen einzelnen Gegenstand ist, denn von dieser Art von Liebe ist hier allein die Rede, nicht höher getrieben habe, als die tägliche Erfahrung beweiset. Du Unglückseliger, sprach er zu dem jungen Xenophon, welcher nicht begreifen konnte, daß es eine so gefährliche Sache sei, einen schönen Knaben oder nach unsern Sitten zu sprechen, ein schönes Mädchen zu küssen und leichtsinnig genug war, zu bekennen, daß er sich alle Augenblicke getraute, dieses halsbrechende Abenteuer zu wagen. Was meinst du, daß die Folgen eines solchen Kusses sein würden? Glaubst du, du würdest deine Freiheit behalten, oder nicht vielmehr ein Sklave dessen werden, was du liebest? Wirst du nicht vielen Aufwand um schädliche Wollüste machen? meinst du, es werde dir viel muße übrig bleiben, dich um irgend etwas großes und nützliches zu bekümmern? Oder du werdest nicht vielmehr gezwungen sein, deine Zeit auf Beschäftigungen zu wenden, deren sich sogar ein Unsinniger schämen würde? Man kann die Folgen dieser Art von Liebe in so wenigen Worten nicht vollständiger beschreiben. Was hälf es uns, meine Freunde, wenn wir uns selbst betrügen wollten? Sogar die unschuldigste Liebe, diejenige, welche in jungen, enthusiastischen Seelen so schön mit der Tugend zusammen zu stimmen scheint, führt ein schleichendes Gift bei sich, dessen Wirkungen nur desto gefährlicher sind, weil es langsam und durch unmerkliche Grade wirkt. Was ist also zu tun? Der Rat des alten Cato oder der, welchen Lucrez nach den Grundsätzen seiner Sekte gibt, ist in jeder Betrachtung weit schlimmer als das Übel selbst, dem dadurch abgeholfen werden soll. Sogar die Grundsätze und das eigne Beispiel des weisen Sokrates sind in diesem Stücke nur unter gewissen Umständen tulich. Und wenn wir nach unserer Überzeugung reden sollen, wir wünschten, aus wahrer Wohlmeinenheit gegen das Beste der Menschheit nichts weniger, als dass es jemals einem Sokrates gelingen möchte, den Amor völlig zu entgöttern, ihn seiner Schwingen zu berauben und aus der Liebe eine bloße regelmäßige Stillung eines physischen Bedürfnisses zu machen. Der Dienst, welcher der Welt dadurch geleistet wurde, müsste notwendig einen Teil der schlimmen Folgen haben, welche auf eine allgemeine Unterdrückung der Leidenschaften in der menschlichen Gesellschaft erscheinen würden. Hier ist also unser Rat. Meine jungen Freunde, Aegisthus machte sich bloß deswegen ein Geschäft daraus, die schöne Klytämnestra zu verführen, weil er weder Verstand noch Mut genug hatte, etwas Löbliches zu tun. Beschäftigt euch, meine Freunde. Müßiggang ist euer gefährlichster Feind. Beschäftigt euch mit den Vorbereitungen zu eurer Bestimmung oder mit ihrer wirklichen Erfüllung. Bewerbet euch um die Verdienste, von denen die Hochachtung der Vernünftigen und der Nachwelt die Belohnung ist, und um die Tugend, welche allein den innerlichen Wohlstand unsers Wesens ausmacht. Haltet ein, Herr Sittenlehrer, rufet ihr, dies ist's nicht, was wir von euch hören wollten. Alles das hat uns Claville besser gesagt, als ihr es könnet, und Abt besser als Claville. Euer Mittel gegen die Liebe. Mittel gegen die Liebe? Davor behüte uns der Himmel, oder, wenn ihr dergleichen wollt, so findet ihr sie bei allen moralischen Quacksalbern und in allen Apotheken. unser rat geht gerade auf das gegenteil. Wenn ihr ja lieben wollt oder müßt, nun, so kommt alles, glaubet mir, auf den gegenstand an. Findet ihr eine Aspasia, eine Leontion, eine Ninon, so bewerbet euch, wenn ihr könnt, um ihre Freundschaft. Die Vorteile, die ihr daraus für euren Kopf, für euren Geschmack, für eure Sitten, ja, meine Herren, für eure Sitten und selbst für die Pflichten eurer Bestimmung von einer solchen Verbindung ziehen werdet, werden euch für die Mühe belohnen. Gut, Aspasien, Ninons, wo sollen wir diese aufsuchen? Auch rat ich euch nicht, sie zu suchen. Die Rede ist nur von dem Falle, wenn ihr sie fändet. Aber wenn wir keine finden, so suchet die vernünftigste, tugendhafteste und liebenswürdigste Frau auf, die ihr finden könnet. Hier erlauben wir euch zu suchen, nur nicht, um euch einen Umweg zu ersparen, unter den Schönsten. Ist sie liebenswürdig, so wird sie euch desto stärker einnehmen. Ist sie tugendhaft, so wird sie euch nicht verführen. Ist sie klug, so wird sie sich von euch nicht verführen lassen. Ihr könnet sie also ohne Gefahr lieben. Aber dabei finden wir unsere Rechnung nicht. Die Frage ist, wie wir es anstellen sollen, um von ihr wieder geliebt zu werden. Allerdings, dies wird eben die Kunst sein. Ich wehre euch nicht, den Versuch zu machen, und ich stehe euch dafür, wenn sie und ihr jedes das Seinige tut, so werdet ihr euren Roman 10 Jahre durch ohne sonderlichen Schaden fortführen, und, wofern ihr euch nicht etwan einfallen lasst, ihn in ebenso vielen Bänden herauszugeben, so wird die Welt wenig dagegen zu erinnern haben. Ende von 9. Buch, 5. Kapitel.